durch schwere Schritte und dann sind wir endlich da. Gleich wie mühsam und gefährlich unser Weg hierher auch war. Nach dem Tod und halb erfroren, keine Hoffnung, kein Gefühl, hätten fast schon aufgegeben, doch wir sind am Ziel. Sie haben gesagt, wir wollten viel zu viel, doch jetzt sind wir. Mein Weggefährte, denn die Fahrt ist nun geschafft. Nur der Glaube und die Hoffnung haben uns hierher gebracht. Und von jetzt an sind wir ewig, denn wir leben sie uns an. Können der ganzen Welt erzählen, wo wir waren zusammen. Unsere Fahne steckt im Boden, ja, jetzt sind wir endlich da. Unsere Spuren im Eise künden, das Unmögliche ist wahr. Komm, sieh dir an, was kein Mensch vor uns sah. Doch jetzt sind wir hier, weil der Weg auch steht.